Kundgabe 3182. Empfangen durch Bertha Dudde am 8.7.1944. Quelle der Weisheit. Wort Gottes. Wirkung. Eine zuverlässigere Quelle der Weisheit als das Wort Gottes gibt es nicht. Denn von Gott geht die Wahrheit aus und er selbst vermittelt sie den Menschen durch sein Wort. Wer daher unentwegt schöpfet aus dieser Quelle, der braucht niemals zu befürchten, sich im Irrtum zu befinden. Denn das Empfangen des göttlichen Wortes ist eine Kraftäußerung geistiger Mächte. Es verfügen aber nur Lichtwesen über Kraft, und diese werden niemals Irrtum verbreiten, da sie selbst in der Wahrheit stehen und diese auch den Menschen auf Erden in ihrer Liebe darbieten wollen. Nur ein Kraftübermittlungsvorgang kann das göttliche Wort in einer Form zur Erde leiten, dass es auch für die Mitmenschen offensichtlich vorhanden ist und also nun bestehen bleibt als offensichtliches Wirken Gottes, dessen Liebe zu dem Unerlösten diesem ein Mittel zuwenden will, dass es frei werde und das ewige Leben gewinne. Also muss das, was sichtlich entsteht, ausgehen von Wesen, die Kraft empfangen und austeilen können, was voraussetzt, dass sie diese Kraft von Gott beziehen. Also sie gleichsam nur die Ausführenden des göttlichen Willens sind. Folglich ist das Wort ursprünglich von Gott ausgegangen und muss so nach reine Wahrheit sein. Es muss tiefste Weisheit in sich bergen und eine überaus segensvolle Wirkung haben. Es muss die Menschen in das Erkennen leiten, sie wissend machen und umgestalten nach göttlichem Willen. Denn dieser wird durch das Wort Gottes den Menschen kundgetan. Und so der Mensch aus freiem Antrieb den Willen Gottes zu erfüllen sucht, wandelt er sich selbst, das heißt, seine Seele zur Liebe. Und dies ist Zweck seines Aufenthaltes auf der Erde, dass er sich der ewigen Gottheit angleiche, dass er sein gottwidersetzliches Wesen wandle und seinen Willen dem Willen Gottes unterstelle. Und dazu leitet ihn das Wort Gottes an. Es ist ihm gewissermaßen Wegweiser auf seiner Erdenlebensbahn. Es ist das Mittel, das unweigerlich zum Ziel führt, so es befolgt wird, weil der Mensch nun den Zustand der Unkenntnis, der sein Anteil war, durch seinen einstigen Abfall von Gott wandelt in den freien Zustand der Erkenntnis, der Vorbedingung ist, um das ewige Leben zu erwerben. Die göttliche Wahrheit wird immer dazu beitragen, dass sich der Mensch vervollkommnet, so wie er sie auf sich wirken lässt, das heißt, sich der Erkenntnis nicht verschließt. Und Wahrheit wird immer dort sein, wo Gott selbst wirken kann, wo er ein aufnahmefähiges und williges Herz findet. Die Fähigkeit bedingt einen gerechten Lebenswandel. Die Willigkeit verlangen nach der Wahrheit. Beides aber ist wieder die Wirkung des göttlichen Wortes, so es dem Menschen durch Mittler dargeboten wird und er es ohne Widerstand aufnimmt. Denn die Wahrheit wird immer an ihrer Auswirkung zu erkennen sein, dass sie zu Gott hinführt, von wo sie ausgeht. Es ist das Wort Gottes also der Lebensquell der Seele. Es ist der Born, an dem unaufhörlich zu schöpfen ist, dem klarstes Wasser entströmt, das die Seele stärkt und erquickt. Es ist das der Seele auf Erden Nötigste, das durch nichts ersetzt werden kann und das darum von Gottes unendlicher Liebe stets und ständig zur Erde geleitet wird, da die Menschen ohne dieses darben müssten an ihren Seelen und nicht leben, sondern Tod in der Ewigkeit ihr Los wäre. Doch nur Gott ist der Ausgang der reinen Wahrheit, und nur dort kann die Wahrheit empfangen werden, wo Gott in seiner Liebe Weisheit und Allmacht anerkannt und sein Wort bewusst erbeten wird. Dann erst wird das Wort Gottes als Wahrheit erkannt und unübertrefflich in seiner Wirkung sein. Amen.